you gonna do when you grow up? What you gonna do when you grow up? Was soll ich tun? Es gibt leider keinen anderen Ausweg. Ich trage Verantwortung, kann nicht einfach nach Haus gehen. Ich bin jetzt zu Ende, was ich anfing. Ich kann im Leben nicht aufhören und außerdem wollen die Ideen nicht aufhören. Obwohl ich Tag und Nacht im Studio arbeite, bin ich immer bei euch und verbindet bedingungslose Liebe. Doch Verzeihung für die Zeit, die ich verpasse. Ich mach es für unsere Zukunft, damit sie besser wird als die Vergangenheit. Ich versuche es, meine Jugend ist vorbei. Ich mach mir ernsthaft Gedanken. Ich kann nicht zusehen, wie alles an mir vorbeizieht. Denn ich schaffe es aber nicht ohne eure Hilfe. Ihr seid meine Verstärkung, ich scheiß auf alle anderen. Was zählt, ist eure Bewertung. Ich weiß, ihr merkt es und unterstützt mich weiterhin. Seid immer für mich da, als wären meine Probleme eure eigenen. Und ich weiß es zu schätzen, will mich in kürzester Zeit mit euch treffen. Doch im Moment kann ich das leider vergessen. Mir ist egal, wo ich bin im Herzen bei euch. Und diese Dinge, die ich tue, sind im Herzen für euch. Ich bin ein Mann, ich muss meinen Weg gehen. Ich lebe für euch, ich stehe für euch. Gib jederzeit mein Leben für euch. Und egal, wo ich bin im Herzen bei euch. Und diese Dinge, die ich tue, sind im Herzen für euch. Ich bin ein Mann, ich muss meinen Weg gehen. Ich lebe für euch, ich stehe für euch, gib jederzeit mein Leben für euch. Zedat, es tut mir leid, wir haben uns schon lang nicht mehr so gesehen, ich weiß. Und das Leben kann verrückt sein in dem ganzen Scheiß. Ich bin stolz auf dich, Bruder, glaub mir, Mann, ich denk an dich jeden Tag. Du bist in meinem Herz wie deine Eltern nicht. Küsst ihre Hände und Galle, du bist der Beste. Ich hoffe, du weißt, ich würd für dich kämpfen bis zum Letzten. Du bist mein Blut, doch ich war oft leider nicht da. Ich war in ganz Deutschland unterwegs mit Rhymes und dem Parts. Doch glaub mir, bald kommt die Zeit, in der wir wieder zusammen lachen. Niemand kann uns hier trennen, ich muss das tun, nur noch paar Sachen. Und dann komm ich heim und dann, ey, ich lass nie mehr los. In den Namen meiner Mom werd ich wieder groß. Ich hab den Sinn verloren, der Grund, warum ich Traum schrieb. Alles um mich rum ist dunkel, als ob ich die Augen schließ. Ich werd so schnell verschwinden, wie ich gekommen bin. Wie ein Falke in den Wolken, in Richtung Gott mit dem Sonnenwind. Egal wo ich bin im Herzen bei euch. Und diese Dinge, die ich tue, sind im Herzen für euch. Ich bin ein Mann, ich muss meinen Weg gehen, ich lebe für euch. Ich stehe für euch, gib jederzeit mein Leben für euch. Und egal wo ich bin im Herzen bei euch. Und diese Dinge, die ich tue, sind im Herzen für euch. Ich bin ein Mann, ich muss meinen Weg gehen, ich lebe für euch. Ich stehe für euch, gib jederzeit mein Leben für euch. Ja, was ist sorry für die Zeit, die wir verpassen, mein Bruder. Wenn du im Nassen am Ruder, mehr wild von Ratten und Polen. Bruder, von Rabis bis Buga war diese Stadt unser Parcours. Mit DNA in Krieg rufen und der ist bald da, wo. Ich baue dir eine Statue direkt auf die Reihen. Treppen neben deinem eigenen Laden, sieh mich mit Nebel dort rein. Steppen, egal wo uns dich treibt, Bro, du bist immer bei mir. Gib noch ein, zwei Jahre und ich bin wieder bei dir. Ein Boxen, Butter auf Taschen, eine Flasche, Rack in eine Platte. Boys, erster Klasse, ein Bugatti mit Reifen am Durchdrehen. Zeit, dass uns durchdrehen. Meine Schwester 3000 Meilen entfernt von mir, ich bin hier am Durchdrehen. Baby, wir werden das schon durchstehen, ohne dich quälen mich Furcht. Drehen, hoch, ich seh dich auch durch. Nebel, seh das Feuer, muss durchgehen. Du bist mein Licht und führst mich hier durchs Leben. Ich kann hier nur durch dich leben. Der Weg wieder zu euch will. Und egal wo ich bin im Herzen bei euch. Und diese Dinge, die ich tue, sind im Herzen für euch. Ich bin ein Mann, ich muss meinen Weg gehen. Ich lebe für euch, ich stehe für euch. Gib jederzeit mein Leben für euch.